Der Gang war jetzt frei. Die Stewardess war mit ihrem Wägelchen weitergegangen. Er drehte sich um und sah, wie sie im hinteren Teil des Flugzeugs weiter Imbisspakete und Getränke verteilte, während die andere ganz vorn an einem Schränkchen klappernd das Besteck sortierte. Ja, jetzt würde es gehen. Verstohlen sah er zu seiner Sitznachbarin hinüber. Sie hatte es aufgegeben, ein Gespräch mit ihm anzufangen, und tippte jetzt mit konzentriertem Gesicht Zahlenkolonnen in ihren Laptop. Nein, sie hatte keinen Verdacht geschöpft. Langsam und etwas schwerfällig erhob er sich von seinem Sitz, zögerte kurz und ging dann mit entschlossenen Schritten Richtung Toilette. Sie war frei, das hatte er schon von seinem Platz aus gesehen. Er ging hinein und verriegelte sorgfältig die Tür hinter sich. Drinnen roch es etwas nach Desinfektionsmitteln. Schnell zog er die kleine Schachtel aus der Manteltasche. Seine Hände zitterten, als er versuchte, sie zu öffnen. Erst beim zweiten Versuch gelang es ihm. Er sah auf. Aus dem Spiegel blickte ihm ein kalkweißes Gesicht entgegen, und das Haar klebte ihm an den Schläfen. Mit fahrigen Fingern zog er das kleine Plättchen heraus und sah noch einmal auf die Uhr. Ja, jetzt war der Moment. »Nehmen Sie die zweite Tablette eine halbe Stunde nach dem Start«, hatte ihm sein Arzt gesagt. »Sie werden sehen, dass Sie Ihre Angst damit in den Griff bekommen.« Er schluckte die Tablette hinunter. »Zu dumm aber auch diese Scham und die Befürchtung, dass mir jemand meine Flugphobie anmerken könnte«, dachte er, als er sich wieder auf seinen Platz setzte und der jungen Frau am Fenster freundlich zunickte.